Kundgabe 5720. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.07.1953. Rechtes Gebet. Kindesverhältnis. Glaubet es ihr Menschen, dass ihr alles bei mir erreichet, so ihr in der rechten Weise zu mir betet. Ein irdischer Vater versagt sich seinem Kinde nicht, das zutraulich ihn um etwas bittet. Ein irdischer Vater kann dem Kind nichts abschlagen, weil er es innig liebt und auch die Liebe des Kindes besitzen will. Ein irdischer Vater aber ist ein Mensch mit Schwächen und Mängeln, gemessen an eurem Vater im Himmel, dessen Liebe weit tiefer ist zu seinen Kindern, nach deren Liebe er verlangt, seit Anbeginn. Was meine Kinder von mir trennt, ist ihr Wille, der meinem Gegner sich zuwandte und nach dem ich Verlangen trage. Und diesen Willen erkenne ich als mir geltend, wenn ein Mensch mich anrufet im Gebet, wenn das Gebet recht ist, wenn es den Ruf des Kindes zum Vater beweiset. Dann ist der Mensch auf dem Wege der Rückkehr zu mir, dann habe ich schon mein Kind wiedergewonnen und dann ist meine Liebe zu allem bereit, um auch die Liebe meines Kindes zu gewinnen, auf dass es sich ewig nicht mehr von mir abwendet. Die Gebete der Menschen aber sind selten das, was sie sein sollen. Sie beten vielleicht noch zu ihrem Gott, nicht aber zum Vater, und ihre Gebete haben keine Kraft, denn das kindliche Zutrauen fehlt, und auch der Glaube mangelt ihnen, dass ich sie erhöre. Und es ist dies kein Zeichen des rechten Kindesverhältnisses. Sie stehen mir noch zu fern, sie probieren nur, um desto ungläubiger zu sein, wenn ihr Gebet vergeblich war. Lernet in mir vorerst den Vater erkennen und sprechet dann zu mir, und ihr werdet es selbst erfahren, um wie vieles wirksamer euer Gebet ist. Durch eure Not soll es euch bewusst werden, dass ihr selbst nichts vermöget aus eigener Kraft und dass ihr in eurer Hilflosigkeit zu dem gehen sollet und könnet, der mächtig ist, der euer aller Vater ist, der euch helfen kann und auch will, weil er euch liebt. In diesem Bewusstsein werdet ihr selbst euch als seine Kinder fühlen und nun demütig und innig bittend ihm eure Not vortragen. Und er wird euch helfen, getreu seiner Verheißung. Bittet, so wird euch gegeben werden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Amen.